So, eine Verbrecherschlampe ist sie geworden. Das ist schön. Das ist angenehm. Wenn du schon so unmoralisch bist, überhaupt zu heiraten, muss das ausgerechnet ein Pferdedieb und Wegelagerer sein? Das wird dir noch teuer zu stehen kommen. Ich hätte es ja kommen sehen müssen. Schon als Kind hatte die einen Kopf auf wie die Königin von England. Also, sie hat wirklich geheiratet? Ja, gestern Abend um 5 Uhr. Einen notorischen Verbrecher. Wenn ich es mir überlege, ist es ein Beweis großer Kühnheit bei diesem Menschen. Wenn ich meine Tochter, die die letzte Hilfsquelle meines Alters ist, wegschenke, dann stürzt mein Haus ein. Mein letzter Hund läuft weg. Ja, was denkst du dir denn eigentlich? Das ist der Lohn für alles. Ich werd verrückt. In meinem Kopf schwimmt alles. Ich kann mich nicht mehr halten. Oh. Sie ist ohnmächtig. Da siehst du, wohin du deine Mutter gebracht hast. Schnell, hol ihr was zu trinken. Ja. Ein Glas Cordial, Medoc. Das ist der einzige Trost, der deiner armen Mutter bleibt. Gib ihr nur ruhig 2 Glas. Meine Mutter verträgt das doppelte Quantum, wenn sie nicht ganz bei sich ist. Das bringt sie wieder auf die Beine. Jetzt zeigt sie wieder diese falsche Anteilnahme. Mr. Beecham, ich muss mir ganz energisch beschweren, in dem das ein Saustall ist, in dem das hier überhaupt kein richtiger Stumpf ist, sondern eine Stümperei, wofür ich mein Geld nicht hinausschmeiße. Was willst du? Das ist ein ebenso guter Stumpf wie alle anderen. Nur du hältst ihn nicht sauber. So, und warum verdiene ich nicht ebenso viel wie alle anderen? Nee, das können Sie mit mir nicht machen. Da kann ich mir ja mein richtiges Bein abhacken, wenn ich so einen Schund will. Ja, was wollt ihr denn eigentlich? Ich mache aus jedem Mann in 5 Minuten ein so bejammernswertes Wrack, dass ein Hund weinen würde, wenn er ihn sieht. Was kann ich dafür, wenn ein Mensch nicht weint? Ich brauche Künstler. Zwischen erschüttern und auf die Nerven fallen ist nämlich ein Unterschied, mein Lieber. Nur Künstler erschüttern heute noch das Herz. Aber dir fällt ja nichts ein. Da hast du noch einen Stumpf, wenn dir der eine nicht ausreicht. Aber pflege deine Sachen. Ja, damit wird es gehen. Da kannst du was lernen, meine Tochter. Kann dein Verbrecher sein Publikum vielleicht begeistern? Nein, aber er hat sein Auskommen. Er bietet mir eine Existenz. Er ist ein ausgezeichneter Einbrecher, dabei ein weitschauender und erfahrener Straßenräuber. Einige glückliche Unternehmungen und wir können uns auf ein kleines Landhaus zurückziehen. Also das ist alles ganz einfach. Du bist verheiratet. Was macht man, wenn man verheiratet ist? Nur nicht denken. Man lässt sich scheiden, nicht wahr? Ist das so schwer herauszubringen? Ich weiß nicht, was du meinst. Scheidung. Aber ich liebe ihn doch. Wie kann ich da an Scheidung denken? Sag mal, genierst du dich gar nicht? Mutter, wenn du je geliebt hast... Geliebt! Diese verdammten Bücher, die du gelesen hast, die haben dir den Kopf verdreht. Polly, das machen doch alle so. Dann mache ich eben eine Ausnahme. Dann werde ich dir den Hintern versohlen, du Ausnahme. Meine Liebe lasse ich mir nicht rauben. Noch ein Wort! Und du kriegst eine Ohrfeige. Die Liebe ist aber doch das Höchste auf der Welt. Der Kerl, der hat doch überhaupt mehrere Weiber. Wenn der mal gehängt wird, dann meldet sich womöglich ein halbes Dutzend Weibsbilder als Witwen und jede womöglich noch mit einem Balg auf dem Arm. Ach, Jonathan. Gehängt? Wie kommst du auf gehängt? Das ist eine gute Idee. Geh mal raus, Polly. Richtig, das gibt 40 Pfund. Oh, ich verstehe dich. Beim Sheriff anzeigen. Selbstverständlich. Und außerdem wird er uns dann umsonst gehängt. Das sind 2 Fliegen mit einem Schlag. Nur wir müssen wissen, wo er überhaupt steckt. Ich werde es dir genau sagen, mein Lieber. Bei seinen Menschern steckt er. Ja, aber die werden ihn nicht angeben. Lass mich nur machen. Geld regiert die Welt. Ich gehe sofort nach Turnbridge und spreche mit den Mädchen. Wenn dieser Herr von jetzt ab in 2 Stunden sich auch nur mit einer einzigen trifft, ist er geliefert. Liebe Mama, den Weg kannst du dir ersparen. Ehe Mac mit einer solchen Dame zusammentrifft, wird er selber in die Kerker von Old Bailey gehen. Aber selbst wenn er nach Old Bailey ginge,